draußen, zeig dir, wo du warst. Dass du weißt, wo du bist. Ich kann da eigentlich nur am Anfang sein.